欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hey Sophie, hast du schon gesehen, wie voll es heute ist? Ja, Wahnsinn. Ich frage mich, ob wir hier ein Schnäppchen finden. Schau mal, dieser alte Plattenspieler. Der sieht besser aus als meiner zu Hause. Stimmt, aber er ist auch teurer als ich dachte. Ich möchte mir erst die Bücher dort drüben ansehen. Gute Idee. Ich überlege mir, ob ich diesen Rucksack kaufen soll. Der Verkäufer sagt, er sei handgemacht. Er wirkt stabil. Willst du nicht versuchen zu handeln? Auf dem Flohmarkt ist das üblich. Ich traue mich nicht so richtig. Kannst du den Verkäufer fragen, ob er den Preis reduziert? Klar. Er will 30 Euro. Das ist fast so günstig wie im Laden, aber die Qualität ist viel höher. Ich leiste mir den Rucksack. Er gefällt mir wirklich gut. Super! Und ich habe mir gerade dieses alte Buch ausgesucht. Es ist genauso interessant wie der Roman, den ich letzte Woche gelesen habe. 这段对话非常实用，让我们来看看细节。 没问题。第一句提到的 ，ob 是是否的意思，用来引导间接问句。比如 Sophie 说她想知道是否能找到 Schnäppchen， 也就是划算的物品。 接着 Lukas 看见一台旧的 Plattenspieler， 黑胶机。他说这台比家里的更好，用了 sah aus als meiner。 当我们要表达两者不同时，比较级后面要接 als。 Sophie 也用了 teurer als 来形容价格更贵。他还说想先看书，用了。 Ich möchte mir erst die Bücher ansehen。 这里的 mir 是第三格反身代名词，因为后面已经有受词书本了。 没错 ，Lukas 则在考虑买包包。他说 ，Ich überlege mir ob。 这里同样使用了第三格反身代名词，并且用 ob 来引导他考虑的内容。他提到包包是 handgemacht。 也就是手工做的。 Sophie 认为包包很 stabil， 非常耐用。他建议 Lukas 试着 handeln， 也就是议价。这在跳蚤市场是很 üblich， 非常普遍的现象。 Lukas 比较害羞，请 Sophie 问卖家是否能 reduzieren， 也就是降价。Sophie 后来说价格 so günstig wie im Laden。 这里用 be 来比较，表示和店里一样评价。他还强调了 Qualität 品质更高。 最后 Lukas 说 Ich leiste mir den Rucksack， 动词 sich etwas leisten 代表买给自己或负担得起。这里也要用第三格代名词 mir。 Sophie 挑的书则是 genauso interessant wie 另一本，同样用 wie 来表示两者程度相同，一样有趣。 希望大家学会了如何在跳蚤市场使用这些句型。我们下次见。